vom Fahrrad nochmal der Abschluss mit dem Kind hier oder so, dann. Dem Kind hier geht's ja richtig ab, so.